Das Chemiefaserinstitut bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften der DVJK entwickelte die neue organische Wasserfarbe Samlyong, von der die Anionen entstehen. Durch Hightech-Verarbeitung der Mineralien mit natürlicher Elektrode wird diese Farbe hergestellt, die als grüne, umweltschützende Farbe mit ewiger Fähigkeit zur Emission der Anionen zum Schutz der Gesundheit der Menschen und der Umwelt beiträgt. Wenn man die Wände der Wohnungen und Büros mit dieser Farbe streicht, strömen die Anionen aus, die für die Gesundheit sehr gut sind. Sie reinigen die Luft und sind für die Behandlung verschiedener Krankheiten wie im Blutgefäßsystem und im respiratorischen System wirkungsvoll.